WDR 5 Erlebte Geschichten. Vor 15 Jahren, im November 2002, starb Rudolf Augstein, langjähriger Herausgeber des Magazins Der Spiegel. 30 Jahre traf er in seinem Büro Irma Nelles, die für ihn mehr war als nur seine Büroleiterin. Zuerst Sekretärin, später enge Vertraute, dann Freundin. Zur Heirat kam es nicht, weil sie sich seinem Macho-Gehabe entzog, was ihm wiederum imponierte. Irma Nelles war 26 Jahre alt, als sie das Bonner Spiegelbüro betrat und dort ihre Stelle antrat. Sie war verheiratet und Mutter von zwei Kindern und hatte ihren Mann, wie damals noch gefordert, um Erlaubnis gebeten, in eigener Entscheidung sich auf eine Stelle bewerben zu können. Die Scheidung war die Folge. Wir lebten in Meeresnähe auf der Insel auf Nordstrand. Wir hatten das Erlebnis von Ebbe und Flut. Das war für uns Kinder natürlich auch spannend und wunderbar. Die Meeresnähe sowieso. Wir konnten Radfahren. Wir hatten unglaublich viel Freiheit. Also unsere Eltern haben uns sehr viel Freiheit gelassen. Wir mussten auch nicht unbedingt jetzt jeden Sonntag in die Kirche. Das fanden wir auch ganz toll. Mein Vater war darin überhaupt nicht streng. Im Gegenteil, der sagte immer, ihr habt einen anstrengenden Schulalltag. Wir mussten mit dem Bus in die Schule fahren. Das hieß morgens um 5 Uhr aufstehen, um 6 Uhr fuhr der Bus. Dann fuhr der Bus eben eine Stunde lang in die Schule und bis zur Schule. Und das prägt natürlich auch, wenn man mit so viel Freiheit aufgewachsen ist, dann engt man sich auch später nicht gerne ein und lässt sich nicht gerne einengen. Hinzu kam, dass mein Vater natürlich politisch sehr interessiert war, schon aufgrund der vergangenen Jahre, Kriegsjahre, die hinter ihm lagen. Er war in Norwegen im Krieg gewesen und zwar nicht freiwillig, sondern man hatte ihn in den Krieg geschickt, weil er als politisch unzuverlässig galt und große Schwierigkeiten hatte. In dem Ort, in dem er damals lebte, immer wieder zum Gauleiter gerufen wurde, weil die Predigten nicht gefielen und ihm wurde dann angedroht, wenn er damit nicht aufhöre, dann würde man ihn nach Dachau schaffen. Mein Vater kam auch nicht gerade glücklich aus dem Krieg zurück. Also die hatte da zwei Männer im Haushalt, die eben irgendwie seelisch beschädigt waren. Wir wohnten eben in einem alten, redgedeckten Pfarrhaus, was auch nur mit Ofenheizungen zu beheizen war. Wir hatten kein fließendes Wasser. Also meine Eltern mussten mit Pumpen das Wasser in die Küche bringen und in eine sehr einfache Badestube. Und in diesem alten Haus wohnte dann zusätzlich noch eine für mich damals alte Frau, aber die kann eigentlich nicht so alt gewesen sein, und noch eine Frau mit zwei Kindern, und das waren eben Flüchtlinge aus Ostpreußen, die bei uns im Pfarrhaus, meine Eltern hatten damals vier Kinder, kleine Kinder, wir lebten also alle zusammen in diesem Pfarrhaus. Und die alleinstehende, vermeintlich alleinstehende alte Dame, die bekam nachts Panikattacken. Die kriegten wir Kinder natürlich auch mit. Es wurde dann Licht gemacht im Haus und ich hörte meine Eltern in der Küche mit dem Geschirr klappern und die Frau weinen und rufen. Und also es wurde uns dann erklärt, dass sie mit der Wilhelm Gustloff untergegangen war, diese Frau, gerettet wurde. Und die hatte, Frau Pöttke hieß sie, und die hatte ein Kind gerettet, ein Mädchen, von dem sie behauptete, steif und fest, das sei ihre Tochter. Und dieses Mädchen sagte aber meinem Vater immer, ich bin nicht deren Tochter, das ist nicht meine Mutter. Und damals gab es eben auch dieses Suchkind 212 von verloren gegangenen Kindern. Also für mich, ich war damals so 6, 7 Jahre alt, war das alles abenteuerlich. Ich dachte, ja, der ist das Kind verloren gegangen, jetzt hat sie ein fremdes Kind einfach gerettet. Und ich konnte das gut verstehen, dass sie sagt, das ist mein Kind. Mein Vater hat gesagt, wir müssen die Eltern, die richtigen Eltern dieses Mädchens finden und müssen der Frau Pöttke klar machen, dass diese Tochter nicht ihre Tochter sein möchte. Also das waren sehr schwierige, tragische Geschichten, die sich da abspielten. Also die Husumer-Zeit, das heißt die Zeit auf dem Gymnasium, die war natürlich auch interessant, weil ich zum ersten Mal den Büchern begegnete sozusagen. Mein Vater hat uns immer Bücher gekauft und mitgebracht. Meine Eltern haben uns viel, viel vorgelesen. Und die Gymnasiumzeit in Husum auf der Theodor-Storm-Schule sah eben so aus, dass mich die Schule eigentlich gelangweilt hat. Es wurde auch auf mich nicht richtig geachtet, was ich da nun lerne oder nicht lerne. Ich habe mich aber eben dann für Bücher interessiert und bin in die Buchhandlung Delft gegangen, eine sehr schöne alte Buchhandlung in Husum. oder in die Leihbibliothek und habe da gesessen und gelesen. Also es war so die erste Zeit, wo ich merkte, Bücher, Literatur, Schriftstellerei, das interessiert mich. Und meine Eltern sind nach Bad Godesberg gezogen. Irgendwann bin ich von der Schule abgegangen, ich war 16, 17 Jahre alt, hatte dann mittlere Reife und sollte dann irgendwie berufstätig werden im Laufe der Zeit. Das ist dann auch gelungen. Ich war Sekretärin bei einem Architekten. Ich hatte eine kurze Phase der Berufstätigkeit, in der ich dann meinen Mann kennenlernte, meinen ersten Ehemann. Da eröffnete sich mir sozusagen ein neues Leben. Er hatte ein Auto, sah gut aus, kam aus sehr guten bürgerlichen Verhältnissen. Da kam sowas wieder, was ich von Nordstrand kannte. Also wir machten kleine Reisen, manchmal auch größere Reisen. Na gut, schließlich und endlich haben wir geheiratet. Auch alles wunderbar. Ich bekam die zwei Kinder, er baute ein wunderschönes großes Haus. Also es war eigentlich wirklich eine Familienidylle, die aber merkwürdigerweise mich dann auch wieder so, ich will nicht sagen einengte, aber nachdenklich machte, weil ich das Gefühl hatte, ich lerne nichts mehr. Ich bin umgeben von Hausfrauen, die darauf achten, dass sie montagmorgens um 9 die Wäsche auf der Leine haben und die Kinder müssen ordentlich und adrett in den Kindergarten gebracht werden und ordentlich und adrett wieder abgeholt werden. Es war so eine adrette, ordentliche, ich sag jetzt mal vorsichtig spießige Umgebung, die ich auch wieder als unfreiheitlich empfunden habe, ne? Und dann bin ich manchmal mit meinen Kindern, die waren dann schon ein bisschen größer, bin ich dann auf die andere Rheinseite gefahren und nicht mit einem Auto, sondern mit dem Fahrrad. Ein Kind vorne, ein Kind hinten. Und saß dann im Hofgarten mit denen, die konnten da spielen und ein schöner großer Spielplatz. Und ich saß da und las und merkte, das ist eine Atmosphäre, da will ich eigentlich hin. Da sind jetzt wieder junge Leute, die hört Musik, die lasen, die unterhielten sich, die diskutierten. Also es war eine ganz andere Atmosphäre als die, die ich nun dort in meinem Haushalt erlebte. Ja gut, und irgendwann, genau erinnere ich mich nicht mehr, irgendwann entdeckte ich eben, warum und wieso im Bonner Generalanzeiger diese Anzeige, der Spiegel sucht Nachwuchssekretärin. Ja gut, und Sekretärin, das hatte ich ja nun schon ein bisschen gemacht, dann habe ich still und heimlich mich dort beworben und habe mich nicht getraut, meinem Mann davon zu erzählen, weil ich dachte, der verbietet mir das sofort. Hätte es auch verbieten können, weil es damals gesetzlich eben noch so war, dass man als Hausfrau in einer Hausfrauenehe, wenn man denn berufstätig sein wollte, musste man den Ehemann um Erlaubnis fragen. Ich kriegte also dann den Vorstellungstermin irgendwann an einem schönen Sommertag und bin dort mit meinem Fahrrad hingefahren und ganz schnell in diese Redaktion da reingegangen, weil ich schon Angst hatte, hoffentlich sehen mich nicht irgendwelche Bekannten hier reingehen, die meinem Mann womöglich erzählen, dass ich da mich irgendwo in der Spiegelredaktion blicken lasse. Das war 1973 und ich kam eben da an. Die Tür stand offen und in dieser offenen Tür stand ein Herr und hatte so Fotoapparate um den Hals hängen. Und da war ich ganz beeindruckt und habe gedacht, das ist jetzt das Leben mit der Presse. Hier ist was los. Also das ist interessant. War ein großer, stattlicher Mann, ganz freundlich, guckte mich ganz neugierig an, sagte, was wollen Sie, wo wollen Sie hin? Dachte ich, ja, ich bin mit Herrn Freudenhammer verabredet. Ach so, mit Freddy, ja, der ist so oben im ersten Stock. Da war er dann schon nicht mehr so interessiert, weil Freddy Freudenhammer war ein ganz normaler Redakteur und hatte eigentlich nicht so viel zu sagen da. Job Deichinger mochte ich gerne. War sehr nett. Wir haben uns hinterher immer mal wieder getroffen und uns immer wieder sehr gerne an diese Szene erinnert. Und dann sagte er immer, ja, ich habe dich ja eigentlich eingestellt. Sagte ich, ja, ja. War sehr, sehr nett und wurde dann von Freddy Freudenhammer begrüßt und der fragte dann, wieso ich dort jetzt arbeiten wollte. Sagte ich, ja, Spiegel und so kenne ich seit meiner Kindheit. Das ist doch eine ganz tolle Zeitung und Nachrichtenmagazin und da möchte ich gerne arbeiten mit Ihnen. Und das hat ihm dann irgendwie imponiert, dass ich mit ihm zusammen in dem tollen Nachrichtenmagazin arbeiten möchte. Und dann kriegte ich tatsächlich kurz darauf den Brief des Spiegel, dass ich ab 1. Juli dort anfangen könne. Ja, und das musste ich dann meinem Mann gestehen. Das war natürlich schwierig. Naja, also soweit ich mich erinnere, war er natürlich perplex. Dachte, wieso weiß ich davon nichts? Und das hätten wir ja vielleicht vorher besprechen müssen und so, klar. Naja, und er hat es mir aber nicht verboten. Also er hat es zwar nicht verstanden und hat natürlich dann auch gefragt, wie wollen wir das denn organisieren und wie soll es denn aussehen? Dachte ich, ja, ich gucke, dass wir ein Kindermädchen bekommen, die dann in den Stunden, in denen ich nicht zu Hause bin, für die Kinder sorgt. Ja, und das hat auch dann ganz gut geklappt. Und irgendwann hieß es dann plötzlich, das war im November 1974, es müsse ein Tonband zu Augstein gebracht werden. Ich solle das machen. Ja, fand ich natürlich spannend, habe auch nicht Nein gesagt. Und dann wurde ich innerhalb von Stunden, also ich musste abends in den Nachtzug nach Cilarina halt fahren. Und das habe ich dann innerhalb weniger Stunden machen können. Ich hatte ja zwei Kinder, ich musste ja da zu Hause dann erstmal sagen, ich bin jetzt mal 2-3 Tage nicht da, das klappte aber alles ganz gut. Bin dann abends in den Zug gestiegen, mit 2 Umschlägen ausgerüstet. In dem einen Umschlag waren Schweizer Franken, eine höhere Summe, die ich aber nicht kannte. Und in dem anderen Umschlag wurde mir gesagt, wichtig, wichtig, nicht verlieren war dieses Tonband. Ich wusste aber nicht, was auf dem Tonband drauf war. Ich wusste nur, dass es ein Tonband war. Mit diesen beiden Umschlägen bin ich also in den Schlafwagen erster Klasse gestiegen. Fand ich ganz toll und luxuriös. Habe mich da hingelegt, die Umschläge unter das Kopfkissen gesteckt und ja, kam dann am anderen Tag gegen Mittag in Cilarina an. Und dort hat mich Augstein am Bahnsteig erwartet. Ich hatte natürlich gedacht, da steht ein Chauffeur und holt mich ab. Nein, Rudolf Augstein selbst stand da. Bisschen von einem Fuß am anderen, war ja kalt, bisschen ungeduldig, bisschen nervös offenbar. Ja, und dann stieg ich aus und hatte diese Umschläge in der Hand und wollte ihm die überreichen und eigentlich weiterfahren nach St. Moritz, weil mir wurde gesagt, in St. Moritz ist ein Hotelzimmer für mich gebucht. Und dann streckte er mir aber sehr freundlich die Hand entgegen und ich begrüßte ihn auch und stieg aus und dann habe ich die Umschläge und die Sachen wieder in meine Tasche gesteckt und er nahm mir sehr freundlich die Tasche ab und dann liefen wir schweigend den Hügel rauf zu seinem Apartmenthaus, in dem er seine Ferienwohnung hatte. Und dann hörte und sah ich von Augstein nichts mehr. Er sagte dann sehr freundlich, Sie können oben im Dachstübchen wohnen. Und dann hörte und sah ich von niemandem irgendwas. Ich saß dann da in dem Mansardenstübchen, habe gelesen. Und am nächsten Morgen bin ich dann irgendwann mal runter in den ersten Stock. Und da war ein Tisch für mich hergerichtet mit einem Frühstück, mit einer Zeitung. Habe ich dann gesessen und irgendwann öffnete sich die Tür. Und es kam ein Herr auf mich zu und ich dachte, das ist Charles Renier. Den kannte ich nun vom Theater und vom Fernsehen damals schon. Und dann begrüßte er mich und sagte, guten Morgen, ich bin Henri Renier. Und Henri Renier kannte ich aus dem Radio, noch aus Nordstrander Zeiten. Der hatte dort so Kultursendungen, Unterhaltungssendungen moderiert im NDR oder auch die Regie geführt. Ich war natürlich völlig perplex und dachte, jetzt kommt mir dieser für mich berühmte Henri Renier entgegen. Und der rief dann nur, Rudolf, hier sitzt die Frau Nelles, die kann auch mit uns frühstücken. Und dann hörte ich Augsteins Stimme nebenan aus dem Frühstückszimmer. Und er sagte, ja, gut, kann sie machen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er da nun mich wirklich einladen wollte dazu. Also er machte sowieso in der ganzen Zeit da einen sehr zurückgezogenen und beschäftigten Eindruck. Also ich habe das dann natürlich auch auf dieses Tonband zurückgeführt, wusste aber auch nicht genau, was der eigentlich da nun machte. Und am Abend wurde mir gesagt, soll ich nach der Tagesschau zu Augstein ins Arbeitszimmer kommen, er wolle mir was diktieren. Da habe ich bei ihm so ein bisschen im Arbeitszimmer rumgesessen, hatte einen ganz anderen Eindruck von ihm als bei der ersten Begegnung, als er sehr schneidig und sehr chefig im Bonner Büro aufgetreten war. Also an diesem Abend, als ich ihn dann das zweite oder dritte Mal erlebt habe, da war er ganz zurückgezogen, sehr nachdenklich, ganz still und sehr fleißig, fand ich. Also er las dauernd und war irgendwie sehr beschäftigt. Ja, und dann verabschiedete er sich und sagte vielen Dank, nachdem er mir ein bisschen was diktiert hatte. Und dann am nächsten Abend wieder. Ich hörte den ganzen Tag und sah den ganzen Tag nichts von irgendjemandem. ja, am nächsten Morgen, es war, glaube ich, der dritte Tag dann, sollte ich dieses Turmband nun wieder zurückbringen nach Bonn. Und das habe ich dann auch brav gemacht. Und dann habe ich erst erfahren, was es mit dem Turmband auf sich hatte. Es war eben die Sonthofener Rede von Franz Josef Strauß gewesen. Das Turmband hatte man heimlich aufgenommen und dem Spiegel dann zugespielt. Und die Redakteure hatten es abgehört, waren sich aber nicht ganz sicher, ob sie alles richtig verstanden hatten. Und Augstein galt eben als Fachmann für Franz Josef Strauß und sie wollten auch sicher gehen, dass sie keine Fehler machten. Also musste der Rudolf Augstein dieses Turmband nochmal von Anfang bis Ende abhören. Das hat er dann auch sehr gründlich und sehr genau getan und hat dann sein Okay gegeben. Also die Rede hatte ja in Sonthofen intern vor CSU-Mitgliedern stattgefunden und Höhepunkt war, dass Strauß den CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl angegriffen hatte, weil er der Regierungskoalition SPD-FDP in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit zu weit entgegengekommen war. Und diese Arbeitslosigkeit ging wohl einher mit einer krisenhaften Staatsverschuldung. Und dagegen hatte Strauß nun gewettert und hatte Kohl die Schuld dafür in die Schuhe geschoben, um zu verhindern, dass er eben wirklich für die CDU als Bundeskanzlerkandidat antritt. Also es war einfach eine reine Konkurrenzgeschichte. Und dadurch, dass das aber eben eine interne Rede gewesen war, war es interessant für den Spiegel, das zu veröffentlichen, um eben auch Strauß als Kanzler mal wieder zu verhindern. Das Erstaunliche war von dem Moment an für mich eigentlich, oder das, was mich richtig auf ihn aufmerksam gemacht hat, war, dass er mir immer wieder nicht nur vom Spiegel und von der Spiegel-Vergangenheit erzählte, die ich ja auch aus Büchern oder aus Erzählungen kannte. Er hat mir immer so wie so Splitter, wie so Gedankensplitter, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, kam in ihm immer wieder so Geschichten aus dem Krieg auf. Oder Bemerkungen, oder das wurde auch gar nicht so lange ausgeführt von ihm, da hat er mir keine langen Geschichten erzählt, sondern die tauchten wie Gedankensplitter in ihm auf. Und das kannte ich aus meiner Kindheit von meinen Eltern und von den Nachbarn meiner Eltern, die ja alle irgendwie im Krieg, mit dem Krieg zu tun gehabt hatten, dass eben nicht kontinuierlich lange Geschichten erzählt wurden, sondern bei irgendwelchen Gelegenheiten, sei es beim Mittagessen, weil irgendwie die Graupensuppe an den Krieg erinnerte, welche Anlässe auch immer, tauchten plötzlich Erlebnisse aus dem Krieg auf. Und so war es jetzt auch bei Augstein. Und da dachte ich, holla, und da fing ich an, mich eigentlich mit dieser Seite so ein bisschen näher zu befassen. Also das interessierte mich. Ich dachte, ja, da hat er was mitgebracht aus dieser Zeit. Ohne das irgendwie zu beurteilen zu können oder zu qualifizieren. Ich habe auch mit niemandem drüber gesprochen, weil das irgendwie zu meinem früheren Leben auch gehörte. Und nun fand ich das bei ihm wieder. Ja, und je häufiger ich eben mich mit ihm unterhielt, desto interessanter wurde das dann auch. Wir waren mal auf Sylt, da machten wir einen langen, langen Spaziergang über das zugefrorene Wattenmeer zu den sogenannten Seekühen. Das waren so hochaufragende, noch aus dem Krieg stammende Überbleibsel von irgendwelchen Luftabwehrgeschichten. Ja, und auf die lief Augstein schnurstracks zu und erzählte eben seine Kriegserlebnisse, wie neben ihm ein Kamerad erschossen worden war. Er blieb immer wieder stehen und dachte drüber nach. Und das hat mich doch sehr beeindruckt. Da dachte ich, ja, da ist irgendwas in ihm drin, was er nicht richtig ausdrücken kann, was er auch vielleicht gar nicht so richtig erzählen will. Aber das gibt es eben. Das ist eine Seite bei ihm, die es offenbar intensiv gibt. Also eine meiner lustigsten Geschichten, die ich mit Rudolf Augstein erlebt habe, ist einfach die, wie er nachmittags in der Villa sich schlafen gelegt hatte und für einen Mittagsschlaf zur Ruhe gelegt hatte und dann von zwei Ganoven überrascht worden ist. Und da rief er mich an und sagte, du musst unbedingt mein Krimi aufschreiben. Und dann dachte ich jetzt, will er ein Krimi schreiben oder was ist jetzt los? Und bin also zu ihm hin. Und dann sagt er, du, ich bin nebenan in der Villa überfallen worden. und du musst das unbedingt aufschreiben. Da erzählte er das also wunderbar, wie er nun diese zwei Ganoven vor seinem Bett standen und ihn fragten, wo ist der Tresor? Und er war noch so ein bisschen schlaftrunken und sagte, oh, zwei Typen, die bei mir vom Bett stehen und mich nach dem Tresor fragen, das sind Ganoven. Er ist also aufgestanden, hat sich in aller Ruhe seinen Bademantel angezogen und sich nebenbei überlegt, mit den beiden gehe ich nach oben zu meiner Freundin. Die hat nämlich Kriminologie studiert und die weiß bestimmt, wie wir mit diesen Ganoven umgehen können. Hat er sich also mit den beiden über eine Wendeltreppe zu seiner Freundin in den ersten Stock begeben und kam mit den beiden Jungs also da oben an und sagte, jetzt trinken wir erstmal in aller Ruhe hier ein Bier. Das wollten die beiden aber nicht. Ja, und die Freundin war natürlich total entsetzt. Was geht da vor sich? Hat sich vielleicht auch erschrocken gezeigt, woraufhin einer der beiden ein Messer zog und sie mit dem Arm so zu sich zog und mit dem Messer bedrohte. Und da sagte Augstein, muss man natürlich die Nerven behalten. Und sagte, ja, wie viel Geld wollt ihr denn? Ja, 80.000 Mark. 80.000 Mark, 80.000 Mark, hat Rudolf mir dann erzählt. Habe ich ganz laut gerufen, dass jeder im Haus das hätte hören können, weil ich hoffte, meine Haushälterin, die ja sowieso immer auf mich aufpasst und guckt, wo ich bin, wird hören, 80.000 Mark. Und geizig, wie die Nummer ist, wird die sofort aufmerksam und denken, was geht da oben vor sich. Tatsächlich hat die Haushälterin das gehört, rief sofort seine Sekretärin an, sagte, da oben ist irgendwas. Die Sekretärin haben daraufhin die Chefredakteure angerufen und gesagt, irgendwas geht da vor sich, wir wissen aber nicht was. In der Zwischenzeit hat Augstein dann gesagt, gut, ich besorge dieses Geld. Ich muss aber erstmal mit meiner Bank telefonieren. Ja, daraufhin hat Augstein also die Chefredakteure angerufen und gesagt, ich brauche sofort 80.000 Mark. Es war ja inzwischen auch später Nachmittag, Banken hatten alle längst zu. Es kamen also 50.000 Mark zusammen. Ja, nun wollten sie aber auch ein Auto. Ach, sagte Augstein, Fluchtwagen, könnt ihr sofort haben. Das Problem ist nur, ich habe einen knallroten Ferrari unten in der Garage stehen. Und die Autonummer ist A1. Wenn ihr damit um die nächste Ecke biegt und ich sitze nicht drin, dann weiß jeder, dass der Wagen geklaut ist. Naja gut, und inzwischen war nun auch das Geld angekommen und die beiden Ganoven sind dann abgezischt. Und alle haben hinterher gefragt, ja, hast du denn nicht die Polizei geholt? Ich habe es natürlich auch gefragt und er sagte, ich rufe doch nicht die Polizei bei zwei so dummen Leuten, zwei so dummen Kerlen, die noch nicht mal wussten, was sie für einen Fisch da an der Angel hatten. 30 Jahre an der Seite des Herausgebers. Irma Nelles, die Büroleiterin, Vertraute, Freundin von Rudolf Augstein, der vor 15 Jahren starb. Für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, aufgezeichnet von Ingo Zander. Am nächsten Sonntag erzählt an dieser Stelle ein Urgestein der Grünen, der Bundessprecher Rainer Trampert, der sich aber schon früh von der Partei abwandt. In einer Woche an dieser Stelle um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.